ich bin im Wind im Wald, da lage einen Hirsch. Hab probiert, es schmeckt nach Kirsch. Was du was nach mir in einem Spieß, du willst. Ich dreh im Dance, und gewöhnt. Du siehst mich schon von weitem, änderst deinen Kurs. Ich sehe dich von weitem, 60 Kilo Wurst. Erkläre dir, worum es geht, ich mach es kurz. Wir haben Hunger, Durst. Und der Mensch ist Mensch. Wann er hungert, er kämpft. Wann er Mensch im Fleisch liegt. Wer nicht mitfühlt, nicht vergibt. Und wann er hasst, weil er dich brät. Saison, hörst du Trompeten? Ich brauch ein Zahnstocher für die Haut zwischen Zähnen frisch aus dem Solarium. Lecker, vorgebeugt. Du sitzt im Kino, aber der Film ist so vorgetäuscht. Hinter Sitzen, guck wer da dauert, wenn zum Notausgang. Doch die Tür ist jetzt in Mauer. Ich will dir nicht die Porte, sondern haut abziehen. Ich brauch kein Kürbis, dein Schild. Halloween. Mensch ist Mensch, weil er hungert, weil er kämpft, weil er Mensch im Fleisch liegt, weil er nicht mitfühlt, nicht vergibt. Ich steige in die Bahn, deinen Rumpf unterm Arm. Saft läuft an mir runter, er ist rot, er ist warm. Mann, starrt mich an, doch das ist okay. Was tut man nicht alles für Filet? In der rechten eine Tüte mit Innereien. Dazu etwas Gemüse, das wird meine Kinder freuen. Was mach ich mit der Haut? Ich hab die Wahl. Näh ich mir ein Hemd oder näh ich mir ein Schal? Und der Mensch ist Mensch, wann er hungert, er kämpft. Wann er Mensch im Fleisch liegt. Wer nicht mitfühlt, nicht vergibt. Und wann er hasst, weil er dich brät.